Studiozeit im Deutschlandfunk. Seit vielen Jahren ist die elektronische Musik mit Synthesizern eine Domäne deutscher Künstler. In unserer Studiozeitreihe Pioniere elektronischer Musik stellt Ihnen Rainer Blome heute einen weiteren Protagonisten dieses Genres vor. Er besuchte den Komponisten Johannes Schmölling in dessen Berliner Studio und ließ sich seinen musikalischen Werdegang schildern. Zu den Pionieren der ersten Stunde zählt er im wörtlichen Sinne eigentlich nicht, der vor 43 Jahren im oldenburgischen Lohne geborene Johannes Schmölling, seines Zeichens Pianist, Kirchenorganist, Tonmeister, Programmierer, Theaterkomponist. Schmölling hat sich Ende 1979 der Gruppe Tangerine Dream angeschlossen und der in den folgenden 7 Jahren neue Ideen und Impulse gegeben. Und er ist schließlich der einzige von den unzähligen Tangerine Dream Mitspielern, die der Chef der Gruppe Edgar Fröse auch heute noch in den höchsten Tönen lobt. Mit 8 Jahren hatte Schmölling seinen ersten Klavierunterricht, mit 12 fand er Gefallen an der Kirchenorgel und nach dem Abitur ging er nach Berlin, wo er zunächst ein Tonmeisterstudium absolvierte und 1979 Edgar Fröse traf. Ich habe eigentlich, bevor ich zu Tangerine Dream kam, als Toningenieur oder Tonmeister an der Schaubühne gearbeitet. Das war allerdings eine kurze Performance, aber die dauerte etwa 2 Jahre. Ich habe eigentlich ein Tonmeisterstudium an der HDK gemacht, also Hochschule der Künste der Musik in Berlin, und bin danach, nach dem Studium, bin ich zur Schaubühne gegangen. Wollte eigentlich nur halbtags arbeiten, um die andere Hälfte des Tages halt Musik zu machen. Und während dieser Arbeit hatten wir ein Theaterstück von Robert Wilson gehabt. Dieses Stück hatte Edgar Fröse sehr geliebt und sollte sogar, soweit ich weiß, die Musik dazu machen. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil er kam einmal in die Probe und fragte nach Robert Wilson und ich hatte genau zu der Zeit die Probe betreut gehabt und dann kamen wir in Kontakt. Und er wusste von einem Tonstudio, in dem er sein Stuntman, sein Soloalbum abgemischt hat im Hansa Tonstudio, wusste er, dass sozusagen ich auch Musik mache und aber auch Toningenieur bin. Und so kam der Kontakt. Der kam also nicht dadurch, dass ich in Berlin öffentlich sehr viel gespielt habe, sondern der kam eigentlich dadurch, dass er sich für Theater und ich sozusagen am Theater gearbeitet habe, sich interessiert hat. Thank you. die Bedingung war, um dieses Studium an der Hochschule der Künste zu machen, war eine Art ausgebildeter Pianist zu sein. Ich habe also mit 8 Jahren habe ich Klavierunterricht bekommen, bin dann später an die Orgel gegangen, Kirchenorgel, habe einige Jahre Kirchenorgel studiert oder auch besser gesagt ausgeübt als Organist und habe nach dem Abitur nach irgendeiner Beschäftigung gesucht, um nicht nun unbedingt Musiklehrer zu werden, was der normale Weg ist, wenn man also seine Begabung, sagen wir mal, im musikalischen Bereich hat und nicht ungefähr weiß, was man nach dem Abitur machen soll. Und da habe ich zum Glück erfahren, dass es diese Tonmeister-Ausbildungsstätte gibt in Berlin an der Hochschule der Künste. Und mir schien das ganz geeignet zu sein, sagen wir mal, die Talente des Musikers mit den Talenten oder sagen wir mal, mit den Möglichkeiten eines technischen Berufes zusammenzubringen. So, die Aufnahmeprüfung habe ich dann in Berlin gemacht und habe dann nach ungefähr 5,5 Jahren dieses Studium abgeschlossen. Ich komme von der Klassik, von der klassischen Musik her als Pianist. Ich habe aber schon in den frühen Jahren meines Berlin-Daseins auch versucht, mit Bands zu spielen, aber sagen wir mal mit Bands, die in Berlin lokale Bedeutung hatten, die bei Berlin hinaus nicht bedeutend waren. Und diese Bands haben Musik gemacht im Stile von Jazzrock, Santana, Steely Dan. Das war so in den 70ern, ja. Und da habe ich natürlich sehr viel gelernt, neben meiner klassischen Ausbildung eben auch eine Art Rock-Jazz-Piano oder Blues-Piano auch zu spielen. Und ich denke mal, dass dieses etwas breitbandige musikalisch-technische Wissen, was ich hatte, hat sicher auch Edgar Fröse gereizt, mich in diese Band zu bringen. Zumal 1979, als Peter Baumann nicht mehr dabei war, ich glaube gar nicht der Elektroniker gesucht war, sondern mehr der Pianist oder Organist gesucht war in dieser Band. Weil es war ja Christoph Franke als Elektroniker und Edgar waren da und sie wollten einfach wieder den dritten Mann besetzt bekommen. Und ich glaube, da habe ich eine ganz gute Synthese gestellt dafür. Normalerweise hatte Edgar Fröse ausgebildete Schlagzeuger in der Band, die dann irgendwann zu Elektronikern mutierten. Johannes Schmölling aber kam als Pianist. Wie hat sich das ausgewirkt? In Bezug auf Elektronik passte es nicht so da rein. Aber ich glaube, Edgar und Christoph wollten schon 1980 den Stil der 70er Jahre weiterentwickeln. Ich glaube, dafür war ich dann mit meiner etwas über die Elektronik hinausgehende Ausbildung, musikalische Ausbildung oder auch pianistische Ausbildung, glaube, war ich eigentlich wohl der richtige Mann. Eben weil mich nicht unbedingt das elektronische Instrumentarium interessiert hat, soweit kannte ich es ja gar nicht, sondern eben weil ich vielleicht Stil- und Formelemente in diese Band gebracht habe, die wiederum ihnen nicht ganz vertraut waren. Yeah. Nicht-Speicherbarkeit eines Synthesizers setzt dich jedes Mal wieder neu in die Lage, nach einem Sound zu suchen. Und du kannst immer nur annäherungsweise sagen, ja, so ungefähr hatte ich das gehabt. Aber dann fängst du an und arbeitest und kommst durch die Arbeit wieder zu einem ganz anderen. Und dann gefällt er dir vielleicht viel, viel besser als der, der davor war. Der davor, den kriegst du nicht mehr, weil nichts ist so in dem Sinne speicherbar gewesen bis zu der Zeit. Ich glaube auch, die Soundvielfalt, die wir Anfang der 80er Jahre gehabt haben, lag daran, dass wir die Sounds nicht speichern konnten. Sondern wenn wir sie gehabt haben, haben wir sie sofort auf Tonband aufgenommen. Das war unser Speicher. Ja, haben sie wiederum weiterentwickelt und wenn der nächste Sound da war, haben wir ihn wieder gleich aufgenommen. Der Vorteil der Speicherbarkeit ist der, dass der Sound sehr leicht zu reproduzieren ist, was sich dann in einer Live-Darbietung enorm fruchtbar äußert, weil Tangerine Dream zu meiner Zeit 1980 bis 85 sehr viele Konzerte gespielt hat. Ich habe also zu der Zeit sehr oft auf der Bühne gestanden und einfach weil die Musik komplexer wurde, haben wir auch versucht, die Sounds zu rekonstruieren, sie wieder hervorrufen zu können. Dafür hat wiederum ein digitaler Speicher enorm geholfen. Johannes Schmölling über seinen Beitrag zu Tangerine Dream. Na, ich glaube, wie überall, wenn man als eine Art von Neuling, so kann ich mich schon bezeichnen, 1980 in eine Band kommt, ist der Beitrag, den man am Anfang leistet, natürlich etwas bescheiden und kleiner. Zumal auch die Band natürlich so massiv vertreten war von Edgar und von Christoph, weil die beide kannten sich ja nun schon beinahe 12 Jahre, wenn man das so sagen kann, seit 1968, glaube ich. Und ihr Stil war natürlich auch mehr oder minder das oberste Gebot. Ja. Und der Stil zeichnete sich eben auch durch diese, wie ich es vorhin beschrieben habe, durch diese sequentielle Aneinanderreihung oder Rhythmisierung von einzelnen Tonfolgen ab. Ja. Das war ganz deutlich, diese tonvollen Wagen waren in ihrer musikalischen Form sehr beschränkt, weil sie eben elektronisch erzeugt wurden durch elektronische Taktgeber und sie sich immer wieder wiederholt haben, repeated oder geloopt, wie man so besser sagt. Ja? Und darüber wurde mehr oder minder improvisiert. Und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, dass wir, als ich in diese Band kam, versucht haben, dieses Stilmittel aufzubrechen. Dass wir versucht haben, mehr in eine musikalische Form zu gehen, die nicht die Schleife, das heißt also die Zeit, negiert, sondern die Zeit implementiert. Die Zeit durch Form, indem man Formteile hat, indem man sogar Melodien schafft und komponiert, die man sich durch A, B oder A, B, C-Teile wiederum modifizieren kann. Also mehr in einer Art von klassischer, wenn man es mal so sagen will, klassischer Liedform vielleicht, wirklich mal durchkomponiert. Und nicht sagt, aha, wunderbar, ich habe eine tolle Sequenz gefunden, darüber improvisieren wir jetzt 20 Minuten. Mal sehen, was bei rauskommt. Sondern, dass man sagt, ich habe eine tolle Sequenz, ich habe auch eine tolle Harmonie und ich habe sogar noch eine tolle Melodie. Und wir machen jetzt nicht 20 Minuten Improvisation, sondern wir machen jetzt 8 Minuten lang ein Musikstück und komponieren das mal durch. Ich glaube, das war mein Teil daran und daran haben wir uns natürlich gerieben, weil wie immer, wenn man was gewohnt war und davon abgehen soll, gibt es immer Reibung. Aber wir haben uns daran vielleicht auch ergötzt, indem wir vielleicht den Stil der Band der 70er Jahre weitergetrieben haben, nach vorne gebracht haben. Da hat natürlich meine klassische Ausbildung eine große Rolle gespielt, das Formdenken. Da hat natürlich auch die Rolle gespielt, dass ich vielleicht auch Musikstilistiken studiert habe, eben wie gesagt Jazz-Rock-Musikstilistiken, die wir auch dann mit irgendwo mit sehr geringer Art und Weise, aber auch mit versucht haben, diesen Stil zu integrieren. Ich habe natürlich auch, und ich darf natürlich nicht nur von mir reden, ich habe natürlich auch wahnsinnig von Ihnen gelernt und auch mich zurücknehmen müssen, weil es ist immer so, dass man am Anfang denkt, aha, ich weiß wieder mal alles besser und dann nach den Jahren doch merkt, ha, vorsichtig, also da ist doch sehr viel von der anderen Seite noch da und man kann sich dann auch wieder zurücknehmen. Es ist eigentlich immer ein ewiges Geben und Nehmen gewesen, ein sagen wir mal, eine sehr angenehme Art von drei Leuten über 6 Jahre lang zu arbeiten und doch irgendwie einen Kompromiss an Kompromissen zu arbeiten. Aber das waren keine faulen, sondern es waren wirklich sehr konstruktive Kompromisse gewesen. Johannes Schmeling über die Gründe, die zu seinem Ausstieg bei Tangerine Dream führten. Das ist nicht ganz einfach, vor allem nicht mit einem Satz zu sagen. Sagen wir mal so, es war auch kein Bruch. Ich glaube einfach, wir haben eine Zeit gehabt, die sehr bestimmt war von enorm viel Arbeit. Arbeit an Studioproduktion, Arbeit an sehr viel Filmmusiken, eine ganze Liste voll, Arbeit an jedes Jahr längeren Tourneen, die wir gemacht haben, Konzerten. Und dann ist natürlich ein Faktum dazugekommen, man wird irgendwann müde, ob dieser vielen Arbeit. Und ich glaube auch ein Faktum bei mir zum Beispiel, dass ich auch müde wurde, Dinge zu wiederholen, weil ich irgendwo gemerkt habe, wir haben uns auch festgefahren. Und ich hätte immer mal gewünscht, dass wir eine kreative Pause vielleicht von einem halben oder einem ganzen Jahr machen würden, um mal zu sagen, wir schalten einfach mal ab, wir machen hier mal Schluss, weil ich glaube, wir kommen nicht mehr sehr viel weiter. Wir machen mal gar nichts, erfrischen unsere ganzen Gehirnzellen und fangen mal wieder irgendwie, ich will nicht sagen von vorne an, aber wir fangen mal wieder wo an, wo wir vielleicht auch experimenteller wieder werden können, wo wir mehr wagen können und wo wir nicht immer den Druck von außen spüren, eine neue LP muss her, noch ein Film ist da, schnell, den müssen wir auch noch machen und, und. Und so habe ich für mich gemerkt, mir wird es zu viel, ich muss diese Pause haben. Und die Pause ging nicht mit der Band, also habe ich die Pause alleine machen müssen. Die Maschine rollte sicher schon, als ich zu Tangerine Dream kam. Aber ich denke mal, wir haben die Maschine noch weiter vorangetrieben. Und irgendwann gab es diesen Schneeballeffekt, dass wenn du für Hollywood Filme machst, Filmmusiken machst, der eine oder der andere wird erfolgreich. Es klingelt das Telefon, es kommt der Nächste. Und er möchte natürlich auch irgendwie dein Rezept des Erfolges wiederum kopieren und übernehmen. Und so bist du immer in dieser Zwangssituation zu sagen, ja, aber wir hätten mal Lust, ganz was anderes zu machen. Und dann sagt er, nee, das müsste doch schon so sein wie das in dem Film, weil das war so toll, das hat mir so gefallen, mach das mir doch bitte auch so. Und so kommt da eine Maschinerie ins Rollen und ich denke einfach, wenn man nicht ganz vorsichtig ist und wenn man das nicht versucht, von Anfang an zu bremsen, wird es so groß, dass man das vielleicht nur mit einem ganz, ganz großen Bruch oder Hieb auch auseinanderbringt. Und dazu waren, glaube ich, auch Edgar und Christoph nicht bereit. Während seiner Zeit bei Tangerine Dream hat er auch einiges zu den legendären Filmmusiken der Gruppe beigetragen, darunter auch zum einzigen Single-Hit der Gruppe, Das Mädchen auf der Treppe, die Titelmelodie zu einem Schimanski-Krimi. Johannes Schmeling über die Filmmusikarbeit bei Tangerine Dream. Ich habe mich immer gefühlt wie ein Pianist, ein Stummfilm-Pianist. Und ich habe mich nicht so sehr darum gekümmert, nun dieses Frame-genaue und Anlegen an Cues und an Cuts und so weiter, sondern ich habe gerne, eben wie gesagt, wie ein Pianist, gerne zu den Bildern improvisiert. Die Stimmung, die also der Regisseur als der Auftraggeber vorgibt, diese Stimmung einfach nachzuvollziehen, indem man relativ spontan zu einem Bild Musik komponiert. Natürlich, es wurde später umso genauer dann die Musik, die erstmal mehr aus dem Moment, aus der Stimmung heraus dazu komponiert war, umso mehr musste man natürlich später diese Musik irgendwo auch hinziehen. Aber dafür konnte man das ja auch mit Bandschnitt machen. Wir haben also oft dann, wenn die Komposition erstmal stimmig war und die Klangfarben da waren zu dem Bild und es passte, haben wir dann hinterher am Bandschnitt die Komposition auch eingeengt und dann auch natürlich mehr oder minder auf Bildschnitt genau hingebracht. Aber mich hat immer sehr, sagen wir mal so, sehr viel angeregt an dieser Arbeit, dass jemand von außen, nämlich der Regisseur oder der Director oder der Producer, von außen etwas vorgegeben hat mit seinem Film, mit seinem Bild und du nun gefragt warst, dazu ein musikalisches Pendant zu schaffen. Im Gegensatz zu der LP-Produktion, wo mehr oder minder der Raum erstmal leer ist, schwarz ist und du wirst in diesen Raum reingestellt und das heißt einfach, okay, 3 Wochen lang oder 4 Wochen lang ist Zeit, wir müssen eine LP machen und du dann aus dieser Schwärze des Raums versuchst, irgendwo Kanten, Ecken und so weiter zu formen, aber du hast gar keine Vorstellung, wo es eigentlich hingehen soll. We'll be right back. Vivant Reed war 1987 Johannes Schmöllings erste Platte unter eigenem Namen. Half ihm dabei der Sticker Ex Tangerine Dream? Also den Sticker Ex Tangerine Dream hat es zum Glück nicht gegeben. Da war ich ganz froh. Meine erste eigene Arbeit, diese Vivant Reed Platte, die ich bei Erdenklang Verlag rausbringen konnte, die wurde zum Glück nicht mit einem Sticker Ex Tangerine Dream versehen. Da habe ich mich natürlich ein bisschen dagegen gewehrt, dass dieser Sticker draufkommt. Ich habe sie im Prinzip 1986 begonnen und auch fertiggestellt und wie immer, das dauert dann etwas länger, bis man dann eine Company gefunden hat. Natürlich hat mir meine Mitgliedschaft in dieser Band sehr viel geholfen, eindeutig klar. Aber wie gesagt, bei dieser Vivant Reed zum Beispiel und auch bei den anderen Produktionen, die danach kamen, konnte ich immer verhindern, dass nun ein großer Button draufgeklebt wurde, Ex Tangerine Dream, sondern das wollte ich und mochte ich nicht. Sonst hätte ich mich auch nicht von der Band lösen brauchen. Ich glaube, ich habe versucht, vielleicht ein bisschen wieder den Bogen nach hinten zu bringen. Das heißt, den Bogen wieder in die frühen 80er Jahre zu schlagen. Mich hat einfach interessiert die Formgeschichte. Das heißt, meine eigentliche musikalische Ausbildung als mehr oder weniger klassischer Organist oder Pianist. Oder jetzt eben auch mit der ganzen elektronischen Erfahrung von Instrumenten von der Band her gesehen. Und eine elektronische Musikproduktion, wie sie die Band 1980/81 gemacht hat. Das heißt, die wirklich sich Zeit lassen konnte, große Stücke komponiert hat. 20-minütige Werke, mehr oder minder, pro Plattenseite. Tangram, mein erstes Stück bei ihnen, war 20 Minuten pro Seite. Hatten wir dann Tangram Set 1 und Set 2 genannt. Das habe ich auf der Vivant Reed übernommen, dieses Prinzip, indem ich ungefähr ein 20-minütiges Stück Vivant Reed Part 1 und 2 komponiert habe. Und, was mir am Anfang immer großen Spaß gemacht hat bei Tangerine Dream, diese Art von Soundcollagen, Geräuschcollagen zu entwickeln. Das heißt, dieses Grenzgängertum, was ist Musik, was ist Geräusch? Wo hört das Geräusch auf? Wo fängt die Musik an? Oder wo bitteschön, ist die Frage nicht generell, was ist eigentlich Musik oder was ist Geräusch oder ist alles nur Geräusch in dieser Welt sozusagen. Hinzu kam natürlich auch die Entwicklung der digitalen Sampling-Technologie, die ja schon 1982/83 begann und 1986 war sie schon fast in ihrer mittleren Blütezeit, kann man ungefähr so sagen. Das kam mir natürlich sehr entgegen, weil so konnte ich nämlich sehr musikalisch auch mit Geräuschen, mit gesampelten Geräuschen arbeiten. Ich habe mit den Begriffen sowieso immer riesige Probleme, ob Electronic Rock oder Electronic Pop oder New Age Music oder ich tue mich da sehr schwer. Vielleicht auch deswegen, weil sagen wir mal so, ich mich nie habe gerne auf einen Stil habe festnageln lassen, sondern ich mag genauso gerne von mir aus eine Bachsche Improvisation, die ich dann auch irgendwo in meiner Musik mit einbringe. Natürlich irgendwo, natürlich als populäres Element. Wie eben von mir aus auch eine ganz simple, strenge Tangerine Dream Sequenz als Stilmittel und alles zusammenzubringen, ist eigentlich für mich kein Problem. Das soll bedeuten, ich fühle mich eigentlich in mehreren Stilen zu Hause. Ich würde einfach mal sagen, elektronische Musik. Also das heißt, Musik, die elektroakustisch produziert ist, ob sie nun Pop, Rock, Jazz oder Funk oder Gott, wer weiß was ist, oder New Age, das hat mich nie interessiert. Die Begriffe sind für mich auch immer nur von oben aufgesetzt als sagen wir, als eine Art von Verkaufsschublade, damit irgendwie entweder der Schallplattenmanager zufrieden ist oder der Kunde überhaupt weiß, wenn er dich überhaupt kennt, wo er dich halt dann irgendwie aus welcher Schublade dich hervorziehen kann. Mein zweites Album, Zoo of Tranquility, ist unter bestimmten Bedingungen zustande gekommen. Ich hatte wenig Zeit dafür gehabt. Ich habe Zoo of Tranquility innerhalb knapp von 3 Monaten fertigstellen müssen, weil einfach die Firma sehr mich unter Zeitdruck gestellt hat. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, nach dieser Erholungsphase oder nach dieser Refreshing-Phase, wenn ich es mal so sagen darf, wirklich einfach auch mehr konstant in größeren Längen zu arbeiten. Das war mir da wirklich nicht gelungen. Ich war auf der einen Seite froh, eine Schallplattenfirma zu haben. Auf der anderen Seite kam dieser Zeitdruck dazu und ein großer Einschnitt auch in meinem Leben. Mein Sohn Jonas war mal 1 Monat vorher geboren worden. Und dieses Heranreifen dieses kleinen Menschenlebens zu sehen, dass er sich so faszinierte zum Beispiel für Geräusche, dieses Geräuschhafte, hat mich natürlich auch bei der Platte sehr beschäftigt. Ja, dazu eben, wie gesagt, diese kurze Produktionsphase von knapp 3 Monaten ließ einfach diese Platte etwas knapper werden von den Stücken. Ich habe zum Beispiel keine lange 20-minütige Komposition mehr darauf, sondern eher kurze, mehr rhythmische, akzentuierte Stücke. Thank you. 1990 kam meine letzte Scheibe raus, das ist Whiteout. Whiteout wiederum, würde ich sagen, ist vielleicht eine Synthese aus den beiden ersten. Das heißt, eine Synthese aus einer fast theatralischen Musik wie Wolf and Reed und einer sehr rhythmisch knapperen Musik wie Zoo of Tranquility. An Whiteout habe ich, zum Glück hatte ich die Zeit dazu gehabt, knapp ein Jahr, natürlich immer wieder mit Unterbrechung, aber ungefähr ein Jahr daran gearbeitet. Whiteout bezieht sich auf ein sehr interessantes Buch über die Antarktis, über einen Film von Greenpeace über die Antarktis, den ich gesehen habe, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, der mir gar nicht mal mehr die Vorstellung dieser endlosen Weiße gegeben hat, sondern mir gezeigt hat, wie auch schon die Antarktis von den Menschen bedroht, das heißt von kommerziellen Interessen, auch schon wieder aufgeteilt wird, weil Öl, andere Rohstoffvorkommen dort massivst vorhanden sind. Und Whiteout ist für mich eigentlich eine Art von musikalischer, wenn es überhaupt sowas gibt, musikalisch-kritischer Auseinandersetzung mit diesen Dingen in der Antarktis. Und so habe ich eben auch Geräusche, Collagen wiederum gebaut, wie ich sie gerne baue, über Sampling-Technologie und mit musikalischen Elementen verbunden. Und natürlich war die Vorstellung, eine geräuschhafte Landschaft, wie die Antarktis es teilweise nämlich ist, war natürlich wunderbar, das auch auf eine Platte zu bringen. Johannes Schmölling braucht äußere Anlässe, um komponieren zu können. Bilder im Kopf, Atmosphären oder Vorgänge in der Natur. Eigentlich wäre er der ideale Filmkomponist. Ob ich nur der ideale Filmkomponist bin, das kann ich gar nicht mal sagen. Ich kann einfach nur sagen, dass Musik für mich immer was mit Bildern zu tun hat. Wenn ich Musik komponiere, wenn ich sie höre, wenn ich sie arrangiere oder auch wenn ich sie ganz knapp nur am Klavier spiele, entstehen bei mir immer Bilder im Kopf. Ob diese Bilder nun von jemandem von außen auf einem Videoschirm mir vorgegeben werden oder ob ich die Bilder selbst produziere, ob ich ein Buch lese und dabei Bilder im Kopf habe oder ob ich, wie gesagt, bei dieser Whiteout-Geschichte einen Dokumentarfilm über die Antarktis sehe, es sind immer irgendwie Bilder in mir oder in meinem Kopf, besser gesagt. Thank you. bei Johannes Schmölling auffällt und was er mit einigen anderen Elektronikern gemeinsam hat, ist die Tatsache, dass er alleine arbeitet, alles selbst macht. Ich hatte nach der langen Bandphase mit Tangent Dream, das waren immerhin 6 Jahre, 6 anstrengende kreative Jahre mit Edgar, Christoph als Band, schon Lust gehabt, alleine zu arbeiten, alleine zu sein, alleine auch verantwortlich zu sein dafür. Auch das ist ja auch eine sehr wichtige Erfahrung, die ich davor gar nicht kannte. Weil ich war sicher nicht unbedingt für die Band Tangent Dream verantwortlich. Ich war sicher ein Teil der Band. Und das war für mich natürlich neu, auch meinen Kopf dafür hinhalten zu müssen, dass ich es alleine war, der die Musik komponiert hat, gespielt hat, auch gemischt hat im Studio. Und dann auch noch seinen Kopf für hinhalten muss, eben wenn Leute kommen und sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Oder gerne dann natürlich die Lorbeeren auch annimmt zu sagen, wenn Leute sagen, wow, das hat uns gut gefallen, toll, und gibt es eine nächste Platte oder sowas. Ich glaube, ich tauche allmählich aus dieser Solo-Phase heraus. Meine neueste LP, die Songs No Words, die eigentlich schon fertiggestellt ist, ich suche noch ein bisschen nach einer Schallplattenfirma, wenn ich ganz ehrlich bin. Dort habe ich zum ersten Mal wieder nach Jahren mit 2 oder 3 Musikern gearbeitet. Zwar nur stückeweise, aber ich habe mit einem Schlagzeuger gearbeitet, habe mit einem Vibraphonisten gearbeitet und mit einem Cellisten. Und das ist wiederum eine neue Erfahrung. Und die war teilweise sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass ich sie vielleicht, sollte ich in Zukunft weiterarbeiten können, mit Schallplatten, wie auch immer, dass ich dann doch für Projekte mit Musikern zusammenarbeite. Ich bin sicher nicht mehr Bestandteil einer Band, das glaube ich nicht mehr. Aber mit Leuten projektweise zusammenzuarbeiten macht sehr viel Spaß. Maschinen machen bestimmt einsam. Das implementiert schon der Begriff der Elektronik an sich, weil die Maschine es dir möglich macht, dass du sozusagen für mehrere Leute produzierst und stehst. Du kannst den Schlagzeuger, ich will ihn nicht sagen ersetzen, du kannst ihn aber kopieren. Du kannst, wenn man das mal übertreiben möchte, sozusagen heute beinahe ein kleines Orchester imitieren oder ein kammermusikalisches Orchester. Es ist nicht mein Stil und auch nicht mein Geschmack, sowas zu tun, aber es ist möglich. Es passiert ja fast täglich, wenn man sich bestimmte Fernsehmusiken anschaut, dass einer irgendwo in einem Kleinzimmer mittlerweile eine halbe orchestrale Filmmusik produziert hat.